und das Kunsthistorische Museum, das Puschkin-Museum der bildenden Künste, liegt woanders. Bekannt ist es vor allem durch seine Impressionistensammlung. Ich habe sie auch besichtigt. Ist es nicht die Ermitage? Ach wo? Die Ermitage ist in Petersburg. Das sollte man wissen. Verzeihung, eine Bildungslücke. Man lernt im Leben nie aus. Wie haben Sie das nur geschafft? Zwei Museen an einem Vormittag, das ist eine Leistung. Wenn ein Wille da ist, so findet sich auch ein Weg. Aber das alles ist ja im Programm vorgesehen. Ich gehe gern noch einmal hin. Einmal ist kein Mal.